Kundgabe 4933. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.07.1950. Erdenlebenszweck, Umgestaltung des Wesens zur Liebe. In der Erkenntnis meines Willens liegt nun auch eure Lebensaufgabe, euch selbst zur Liebe zu gestalten, um euch meinem Wesen anzugleichen, um euer Urwesen wieder anzunehmen, das zum Verweilen in meiner Nähe erforderlich ist, weil ihr sonst vergehen müsstet in meiner Liebeausstrahlung. Das Gestalten zur Liebe hat dann unfehlbar auch den Zustand des Lichtes zur Folge, also ein ständiges Zunehmen an Weisheit und an Kraft. Das Erdenleben ist nur ein Mittel zum Zweck, um diese Umwandlung zu Wege zu bringen, die ein Akt des freien Willens ist, also vollbracht werden kann auf Erden, aber nicht vollbracht werden muss. Stets wird dem Menschen im Erdenleben Gelegenheit geboten, sich in uneigennütziger Nächstenliebe zu betätigen. Er kann jede Gelegenheit erfassen, er kann aber auch daran vorübergehen. Doch letzter Lebenszweck ist nur die Umwandlung seines Wesens, das bei Beginn der Verkörperung als Mensch nur wenig von der Liebe kennt, die dem Mitmenschen gilt, sondern nur von der Ich-Liebe beseelt ist, die er auf Erden überwinden soll. Es ist ein gewisser Wandlungsprozess, der im Erdenleben stattfindet, der aber auch erfolglos bleiben kann, wenn des Menschen Wille nicht einen Erfolg erstrebt. Wer aber das Erdenleben als Selbstzweck betrachtet, wer ihm noch abzugewinnen sucht, was es an körperlichen Genüssen bietet, wer nicht schafft für sein Leben nach dem Tode, der wird am Ende gar kümmerlich beschaffen sein und voller Reue der ungenützten Gelegenheiten gedenken, die er aus freiem Willen versäumt hat. Er wird im gleichen Reifegrade stehen wie bei Beginn der Verkörperung auf Erden oder gar zurückgegangen sein in seiner Entwicklung, wenn er seine Triebe und Begierden auf Erden zügellos zum Durchbruch kommen ließ und sich dadurch wieder meine Gebote der Liebe vergangen hat, also die Entfernung von mir noch vergrößerte. Ich gab dem Menschen das Erdenleben zur Vollendung, zur Aufwärtsentwicklung, und es kann ihm höchsten Erfolg eintragen, doch ebenso muss er sich vor mir verantworten für ein ungenütztes Erdenleben, für ein Geschenk, das er missachtet hat oder missbraucht zu neuer Sünde, zum erneuten Abfall von mir. Amen.